13 Klavierstücke, Opus 15, Kinderszenen von Robert Schumann mit Texten von Heinz-Erich Carolus, Nr. 1 von Fremden Ländern und Menschen. Wie in fremden Ländern, so auch hierzulande, viele Menschen leben, die sich ähneln. Doch jeder Mensch ist anders, hat sein eigenes Wesen, das nur zu erkennen kann es lösen. Hell und dunkel, gelb und rötlich, alle Farben sind. Wie in fremden Ländern, so auch hierzulande, viele Menschen leben, die sich ähneln. Gut und böse, schlau und einfach, alle wissen, dass jeder Mensch ist anders, hat sein eigenes Wesen, das nur zu erkennen kann es lösen. Nr. 2. Kuriose Geschichte. Es war einmal ein alter Mann, der hatte sehr viel Spaß daran, zu hüpfen wie ein kleines Kind, weil man dabei die Jugend wiederfindet. Er hüpfte ständig hin und her und tanzte wie ein Grizzlybär, dass alle Menschen, die ihn sahen, sich dabei doch wohl sehr gewundert haben. Und wenn man ihn gefragt, was er da macht, hat er sich fast kaputt gelacht. Dann hüpfte dieser alte Mann herum mit sehr viel Spaß daran, sich freuend wie ein kleines Kind, weil man dabei die Jugend wiederfindet. Und dieses Lachen hat sie alle angesteckt, die Lust am Kindsein war geweckt. Hüpfen alle hin und her und tanzen wie ein Grizzlybär. Sie alle lachen wie ein Kind, weil man dabei die Jugend wieder findet. Nr. 3. Haschemann. Schnell, immer schneller, schnell, immer schneller hasch mich doch. Immer schneller, schnell, worauf wartest du denn noch? Schnell, laufe hier, lauf nach dort. Schnell, lauf nach vorne, komm zurück. Schnell, schnell, schnell. Schnell, immer schneller, hasch mich doch. Immer schneller, schnell, lauf nach vorne, komm zurück. Schnell, schnell, schnell. Schnell, immer schneller, hasch mich doch. Nr. 4. Bittendes Kind. Sieh die hellen Kinderaugen, wie sie bittend um sich schauen, suchend seine Mutterblick, die vor Eltern Glück entzückt, blickt zum Vater voller Stolz, der ein Steckenpferd von Holz drauf dem bittend Kinde gibt, das sich nun im Reiten Nr. 5. Glück ist genug. Wie find ich die Jugend wieder in jener Zeit so unbeschwert? Meine Erinnerung zieht in mir vorüber, wenn ich träume, mich gekehrt. Geh durch die Felder und pflücke Blumen, Kornblumen und klatsch Mohnfarben froh. Grüße vom Feldrand, Pferd und Wagen, die einsammeln Ballenstroh. Seh unbeschwert mich lachen, spielen mit Hund und Katze, Freunden am Feld. Und ein Mädchen auf Strohmiete küssen und im Spätsommersternenzelt. Wie find ich die Jugend wieder in jener Zeit so unbeschwert? Nun, da mein Leben fast schon vorüber ist, die Erinnerung Jahre doch wert. Wie find ich die Jugend wieder, fern ist die Zeit und ich bin allein. Meine Erinnerung zieht in mir vorüber, das soll des Glückes genug doch sein. Nummer 6. Wichtige Begebenheit. Vom Himmel hoch Flocken fallen, abkündigen bald das Jahr, bedecken Feld und Flur mit weißer Pracht, wunderbar. Nun kommt für uns die allerhöchste Zeit, mit Lichtern und Sternen, bald schon ist es soweit. Dann gehen wir bei hellem Glockenschall das Christkind zuschauen zu Bethlehem im Stall. Wir singen und beten dort und lauschen dem hohen Chor, verkündigt die Botschaft weit der wichtigen Begebenheit. Nummer 7. Träumerei. Ein Traum nimmt mich mit heim zu sich, lässt mich in mir sein und vor der Welt verbergen mich. Wie klein sind alle Sorgen dort, sie scheinen federleicht und laue Luft schon weh. Nicht mein Traum allein, ein jeder Mensch träumt ihn, um nur bei sich allein zu sein. Und dort schickt er die Sorgen fort, sie scheinen federleicht und laue schon weht sie fort. Wir schauen zu selten in uns rein, zu ruhen in uns dann und vor der Welt verborgen sein. Dann sind bald alle scheinen federleicht und laue Luft schon weht sie fort. Ein Traum nimmt mich mit heim zu sich, lässt mich in mir sein und vor der Welt verbergen. Scheinen Federleucht und laue Luft schon weht sie. Gott. Nummer 8. Am Kamin. wie lang sich die Katze streckt dahin am Kamin. Sie regelt sich zur Wärme hin, ist schön anzusehen. Wir sitzen nicht weit um das offene Feuer rum, erschöpft mit der Zeit von des Tages Fleißigtum. Wer wollt jetzt noch reden nach der Mühe dieses Tags? Wir lassen uns nun gehen, du besser nichts mehr sagst. Kann sein, dass allein diese Wärme uns beglückt und dass irgendwas an dem Anblick uns entzückt. Wir werden einfach tun, als wenn nichts uns stören kann und wollen in uns ruhen. Fang einfach damit an. Nummer 9, Ritter vom Steckenpferd. Pferdchen auf, sieh doch unser Buben spielen, läuft herum in sich gekehrt, will allein nun reiten üben als Ritter vom Steckenpferd. Nummer 10, fast zu ernst. Was kann die Welt noch für uns sein, da wir sie fast zerstört? Wird in uns noch die Hoffnung bleiben, das Glück zu uns gehört? Die Welt sich ändert jeden Tag, doch nicht wie man es haben mag. Was wird die Zukunft uns noch bringen als Folge unseres Tun? Wird es den Menschen dann gelingen, sich wie wir auszuruhen? Was uns nicht umbringt, macht sie tot. Doch wir tun so, als herrsche Not. Wenn wir den Stand nicht wahren. Nummer 11, fürchten machen. Fühl, wie sie mich beschleichen, düstre Gefühle. Sich am Abend liegen Nebel auf den Deichen, hüllt sie in milchig weichen Dunst voller Kühle. Wie schauerlich, doch schön ohnegleich. Sieh dort auf den Eichen dunkle Gestalten, fühl, wie sie nach mir greifen wollen, mich halten. Sieh dort auf den Eichen dunkle Gestalten, fühl, wie sie nach mir greifen wollen, mich halten. Nehme den Weg nach Hause hinter den Eichen. Seh schon im Dunst leuchtende Fenster. Sie greifen nach mir, hab Acht, sie wollen mich holen, heut Nacht. Bin gleich zu Hause auf dem Hof. Fühl, wie sie mich beschleichen, düstre Gefühle. Seh ich am Abend liegen Nebel auf den Deichen. Sieh dort auf den Leichen dunkle Gestalten, fühl, wie sie nach mir greifen wollen, mich halten. Sieh dort auf den Leichen dunkle Gestalten, fühl, wie sie nach mir greifen wollen, mich halten. Hüllt sie in milchig weichen Dunst, voller Kühle. Wie schauerlich, doch schön ohne Gleichen. Nummer 12. Kind im Einschlummern. Schlaf ein, mein Kindchen, schlaf, schlaf ein, mein Kind. Schlaf ein, mein Kindchen, schlaf, schlaf ein, mein Kind. Schlaf ein, mein Kindchen, schlaf, schlaf ein, mein Kind. Schlaf ein, mein Kindchen, schlaf, schlaf ein, mein Kind. Mein kleiner Liebling, schlafe du doch nun ein. Mond und Sterne werden im Traum bei dir sein. Erkunden mit dir gern die Galaxie. Nummer 13. Der Dichter spricht. Rezitativ. Was man in Noten nicht beschreiben kann, dem soll der Dichter einen Ausdruck geben. Damit nur nichts bleibt ungesagt im Leben, was doch gesagt sein sollte irgendwann. Der Notensprache kennt kein Dialekt. Was hier man spielt, soll dort genauso klingen. Die Melodie allein steht fürs Gelingen. Erst das Talent der Künstler macht's perfekt. Welch Botschaft sich in der Musik verbirgt, kennt nur der Komponist, der sie bewirkt. Musikgenuss allein erschließt sie nicht. So lasst Poeten euch als Herold künden, was durch der Noten Klang soll Botschaft finden. Und lauscht gespannt dem, was der Dichter spricht.